Eine ästhetische Laus bin ich und nichts weiter, schloss er plötzlich, auflachend wie ein Irrsinniger. Ja, ich bin tatsächlich eine Laus, fuhr er fort, sich mit Schadenfreude an den Gedanken klammernd, sich in ihn hineinwühlend, mit ihm spielend und sich mit ihm belustigend. Und das, weil ich erstens jetzt darüber philosophiere, dass ich eine Laus bin, und zweitens, weil ich einen ganzen Monat die allgütige Vorsehung damit belästigt habe, sie als Zeuge dafür anzurufen, dass ich es nicht um meines Fleisches und meiner Lust willen unternehme, sondern weil ich ein großartiges und angenehmes Ziel im Auge habe. Weil ich drittens mir vorgenommen habe, die größte Gerechtigkeit bei der Ausführung walten zu lassen. Gewicht, Maß und Zahl. Unter allen Läusen wählte ich die allernutzloseste und nahm mir vor, nachdem ich sie erschlagen hätte, genau gerade nur so viel zu nehmen, wie ich zum ersten Schritt brauchte, nicht mehr und nicht weniger. Der Rest wäre dann laut Testament eben jenem Kloster zugefallen. Deshalb bin ich unwiderruflich eine Laus, folgerte er zähneknirschend. Weil ich ja vielleicht noch gemeiner und ekelhafter bin als die erschlagene Laus. Und weil ich schon vorher vorausfühlte, dass ich mir dies sagen werde, nachher, nachdem ich erschlagen hätte. Ja, ist denn mit diesem Grauen überhaupt irgendetwas vergleichbar? O Gemeinheit! Allah befiehlt, und die zitternde Kreatur hat zu gehorchen. Recht! Recht hat der Prophet, wenn er irgendwo mitten auf der Straße eine deftige Batterie auffahren lässt und hineinfeuert auf Unschuldige und Schuldige, ohne sie auch nur einer Erklärung zu würdigen. Gehorche, zitternde Kreatur, und wage nicht zu wollen, denn das steht dir nicht zu. Oh, um nichts in der Welt, um keinen Preis werde ich der alten Gnade widerfahren lassen. Sein Haar war nass von Schweiß, seine zuckenden Lippen waren trocken, der unbewegliche Blick haftete an der Zimmerdecke. Die Mutter, die Schwester, wie habe ich sie geliebt? Warum hasse ich sie jetzt? Ja, ich hasse sie physisch. Ich kann sie nicht mehr ertragen neben mir. Vorhin ging ich zu meiner Mutter und küsste sie, ich erinnere mich. Sie umarmen und dabei denken, wenn sie es erführe, hätte ich es ihr da schon sagen sollen? Was wäre mir wohl zuzutrauen, dachte er weiter, mühsam sein Denken fortsetzend, als müsse er ankämpfen gegen die aufsteigenden Fieberfantasien. Oh, wie ich jetzt die Alte hasse! Ich glaube, ich würde sie noch einmal totschlagen, wenn sie wieder zu sich käme. Arme Lisaveta, warum ist sie dazugekommen?